Deutschlandfunk Kultur Tonart. Moritz Krämer ist im Schwarzwald geboren oder aufgewachsen und wohnt mittlerweile in Berlin. Er ist ein Mann mit vielen Talenten und mit vielen Projekten. Musiker, Solo oder zusammen mit dem Sänger der Band Tele bei Die höchste Eisenbahn. Er studiert Filmregie. Einer seiner Filme ist schon auf der Berlinale gelaufen und dann komponiert er auch noch fürs Theater. Und jetzt hat er ein Doppelalbum über das Vertragswesen aufgenommen. Wir hören da mal kurz rein und danach hören Sie das Gespräch, das ich mit Moritz Krämer vor der Sendung geführt habe. Was ich sagen wollte, das habe ich dir gesagt, auch wenn das ein oder andere für dich vielleicht keinen Sinn macht. Was ich sagen wollte, das habe ich dir gesagt, auch wenn das ein oder andere für dich vielleicht keinen Sinn macht. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeiten ändern sich. Das klingt wie der Soundtrack zum Brexit. Was ist denn das Poetische, Besingungswürdige an Verträgen? Vielleicht nichts. Das habe ich, als ich es aufgeschrieben habe, mir nicht genau überlegt, ob man das nachher auch so benutzen sollte. Ich habe das erstmal so gemacht. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich so einen kleinen Zorn im Bauch hatte und den rausschreiben wollte. Und dann habe ich es irgendwann mit ins Studio genommen und mit den anderen aufgenommen. Aber nachdem wir die eigentliche Platte aufgenommen haben. Ach, der Zorn war, nachdem die Platte schon fertig war. Und die ganze Platte dreht sich aber um Verträge und um Absprachen, die nicht gehalten werden oder doch, oder seinem eigenen Verhältnis zu dem, wofür man vielleicht mal stehen wollte oder nicht. Ja. Ja, also danach kam der Zorn. Wo? Nee, es war so, dass, also wir wollten eigentlich eine Platte aufnehmen. Die haben wir auch aufgenommen, die heißt, der Arbeitstitel ist Die traurigen Hummer. Und die haben wir letztes Frühjahr in Berlin, Hamburg und Köln haben wir die auch live gespielt, um uns warm zu spielen fürs Studio. Und dann sind wir ins Studio gegangen und kurz bevor wir ins Studio gegangen sind, bin ich irgendwann mal aufgewacht und war sauer auf einen Satz in einem Vertrag. Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und als wir im Studio waren, haben wir diese traurigen Hummer aufgenommen und danach haben wir, weil wir noch Zeit hatten, die Platte, die jetzt rausgekommen ist, ich habe einen Vertrag unterschrieben, 1 und 2 aufgenommen. Wow! Echt, wie danach? Also wir haben die halt wie live Zeit eingespielt. Denn? Nee, die geht eine Stunde, wenn man mehrere Tage im Studio ist. Dann, also zeitlich ist es ja möglich, weil man spielt es einfach und nimmt es gleichzeitig auf. Ist ja in Echtzeit eigentlich. Ja, also Wahnsinn. So, wir sprechen jetzt auch in Echtzeit. Ja, ja, ja. Aber ich meine, das sind 16 Songs. Einfach mal so eben, nachdem man sowieso... Nee, ich hatte die dann schon geschrieben. Also ich hatte den Text, den habe ich wie so einen Fließtext runtergeschrieben. Mhm. Der ist ja auch... Also es ist einfach so... Erzählt sich auch durch so. Genau, und irgendwie. Der ist ja auch recht gerade und naiv und nicht... Der ist ja irgendwie einfach und den habe ich halt so runtergeschrieben, wie so einen einfachen Gedankengang und ein paar Tage später habe ich mich hingesetzt und den vertont, so mache ich das eigentlich normalerweise auch nicht, dass der Text dann fertig ist und ich den dann vertone, das war da halt so. Mhm. Was war denn der Satz in dem Vertrag? Der Satz heißt... Also ich weiß es jetzt, aber wir haben es nachträglich versprochen, dem Moritz Krämer, dass wir das rausschneiden. Es ist aber, hat irgendwie mit dem Musikbusiness eben zu tun. Deswegen ist es auch langweilig. Ja, weil ja, eigentlich ist es so ja, also viel seltsamer ist, dass man darüber nachts aufwacht, wenn man das unterschrieben hat, weil das sieht man ja nur sofort, ob man das will oder nicht. Aber lassen wir jetzt die Realität weg. Wie lustig findet man das denn selbst im Studio, wenn man ein Album macht über Verträge, wenn zu dieser Zeile auch, ich habe einen Vertrag unterschrieben, dann auf einmal die Flöten an und die dicken Streicher noch da draufgelegt werden. Ich musste so lachen. Aber wie ist das, wenn man wirklich, ich glaube, bestimmt gibt es einen Moment, in dem man das lustig findet, aber dann sitzt man da ja dann noch viele mehrere Stunden dran, um das zu Ende zu produzieren. Wie sehr muss man dann noch lachen? Wir haben eigentlich nicht die ganze Zeit gelacht im Studio. Weil ich singe das ja nicht lachend, sondern einfach ganz normal, so wie ich singe. Mhm. Deswegen kann man es wahrscheinlich auch in den falschen Hals kriegen, weil ich das nicht leidend meine, aber... Mir wird oft gesagt, dass ich so leidend klinge, weil ich nicht so einen klaren Ton habe. Lassen Sie uns direkt bei diesem Ton bleiben. Was haben Sie denn eigentlich für ein Verhältnis zur deutschen Sprache? Mein Verhältnis zur deutschen Sprache ist gespalten, zur Sprache überhaupt. Kürzlich haben meine Eltern mir erzählt, dass sie einen alten Freund getroffen haben, der meinte, ich habe gesehen, der Moritz, der schreibt Lieder und macht Musik. Das ist ja erstaunlich, weil der doch früher immer stotterte. Und das hat meine Eltern natürlich getroffen und mir war das nicht so bewusst, aber irgendwie stotter ich ja immer noch und ich merke auch, dass mir andere Sprachen total schwer fallen, also dass ich nicht so ein Ich halte mich nicht für besonders sprachbegabt. Ich habe mal in Spanien gewohnt, mein Spanisch ist miserabel. Ich habe in der Schulzeit auch mal ein Jahr in Texas verbracht. Mein Texanisch ist auch miserabel. Und Italienisch habe ich auch mal versucht an der Uni, kann ich nicht. Französisch hatte ich in der Schule, kann ich eigentlich auch nicht. Ja, genau. Wieso denn dann nicht Sänger werden? Deswegen kann ich sowieso nur auf Deutsch singen. Das ist schon mal klar, weil ich andere Sprachen, das klingt aber nicht gut. Ich hätte nämlich vermutet, Sie würden jetzt sagen, die deutsche Sprache, naja, die ist ja auch so hart und so. Und dann hätte ich gesagt, ist das vielleicht der Grund, dass Sie die Silben so verschlurfen beim Singen? Das machen Sie ja beim Sprechen gar nicht, ne? Aber beim Singen werden die sehr, also fast jede Silbe im Wort wird so sehr weich und rund gesungen. Woran liegt das? Vielleicht verstecke ich, dass ich nicht weiß, wie man es richtig ausspricht. Das glaube ich nicht. Ich will es auf jeden Fall nicht absichtlich verschlüsseln. Immer wenn jemand sagt, du nuschelst alles weg und ich verstehe kein Wort und so, dann finde ich das nicht gut, sondern dann versuche ich deutlicher zu singen. Ah, okay. Und ich bilde mir ein, dass ich auch auf den letzten Sachen immer deutlicher gesungen habe als... Ich verstehe auch alles. Ich dachte, es ist ein Stilmittel, tatsächlich mit der Sprache umzugehen, so wie man ja... Naja, jeder, der muss ein Vokal jetzt hier haben, dann zieht man den lang, dann macht man ein paar Konsonanten schneller oder zieht ein paar Konsonanten länger oder so. Das ist ja, weil Sprache ja nicht unbedingt in einen Rhythmus normalerweise gepresst wird. Jetzt machen Sie aber ja nicht nur Musik und Lieder schreiben. Und Sie machen ja nicht nur Musik solo, sondern auch mit Höchster Eisenbahn. Sie haben Filme gemacht, sind Theaterkomponist. Was von diesen ganz vielen Sachen ist Ihnen denn am wichtigsten? Die sind eigentlich nicht hierarchisiert, sondern die ergeben sich durch andere Menschen meistens. Es gibt Theaterregisseure, die mich zum Glück manchmal fragen, ob ich Lust habe, was mitzumachen. Und dann mache ich mit, weil ich mich drauf freue. Es gibt Leute, mit denen ich Musik machen kann, eben die Höchste Eisenbahn, die Band, mit der ich jetzt diese Platte aufgenommen habe, Anni Finz, Hannes Dick und Alex Binder, die auch in ganz vielen anderen Bands sind und ich mich dann freue, dass sie mit mir Musik machen wollen. Mhm. Diese Filmsache, das ist eigentlich was ich immer... Ich wollte auf die Filmhochschule und ich bin auch immer noch eingeschrieben. Ich habe noch keinen Abschlussfilm gemacht und das wollte ich unbedingt. Und ich bin fast schon, das dauert gerade so lange, ich schreibe immer noch an diesem, das wäre eigentlich mein Abschlussfilm. Wahrscheinlich wird es eher der Debütfilm draußen. Da schreibe ich schon so lange dran, dass ich denke, vielleicht war es das auch und es wird nichts mehr. Aber das ist manchmal auch mit Platten so, dass man ewig denkt, das wird nichts mehr und jetzt kann ich es auch gleich lassen. Aber so ein Gefühl habe ich da gerade. Und wird man irgendwann semestermäßig exmatrikuliert? Kann sein, ja. Also ich habe recht spät angefangen. Ich bin jetzt erst im 11. Jahr. Ach, im 11. Jahr? Ja. Also ich studiere das schon lange nicht mehr. Ich habe einen langen Film gemacht, der kam 2015, war der fertig. Der lief 2015 auf der Berlinale. Und das hat sich vielleicht so ein bisschen wie so ein Schluss angefühlt, weil das dann der erste lange Film war innerhalb der Filmhochschule. Und Moritz Krämer, ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie spielen aber natürlich noch einen hier für uns im Studio. Welches Lied und was ist denn die Geschichte oder welches Puzzleteilchen in dieser ganzen Vertragsarie ist das? Das ist das zweite Lied auf dem ersten Teil und da geht dem Erzähler gerade durch den Kopf, dass er einfach den Vertrag einfach erfüllen kann, indem er ein paar Lieder schreibt und die an den Vertragspartner schickt. Also schreiben wir Lieder, die nackt sind. Genau das mein, was wir meinen, bei denen man nicht nachdenkt, bei denen man genau weiß, dass es sie nur gibt, weil es im Vertrag steht, um raus zu sein. Um Reihe raus zu sein von Moritz Krämer und seinem Album Ich habe einen Vertrag unterschrieben, Teil 1 und Teil 2. Und damit tritt Moritz Krämer auf. Im März ist er am 16. März in Berlin im Lido.